Auch tropische Tiere wurden von unseren Vorfahren nicht in Ruhe gelassen. Im westlichen Ozeanien nahmen Seefahrer vor 20.000 Jahren bereits Nasen und Kletterbeutler als Wegzehrung mit und brachten sie außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebietes auf abgelegene Inseln wie den Bismarck-Archipel, wo sie, wenn sie dem Kochtopf entkommen konnten, prächtig gediehen. Warum haben Archäologen und Öffentlichkeit die tropischen Wälder dennoch so oft übersehen, wenn es um die Frage ging, wo der Homo sapiens seine ersten Experimente mit der Lebensmittelproduktion anstellte? Sicher war es nicht gerade hilfreich, dass viele produktive tropische Pflanzen weiches, saftiges Fruchtfleisch haben, das meist nicht lange erhalten bleibt, und Knochen sind häufig der aggressiven Säure im Boden ausgesetzt. Im Vergleich zu gemäßigten oder trockenen Regionen, wo man an verkohlten Samen oder an reichlich vorhandenen Überresten von Tieren den allmählichen Wandel von den wilden zu den domestizierten Eigenschaften beobachten kann, waren die Voraussetzungen für ähnliche Detektivarbeiten in den Tropen nicht gerade günstig. Aber Archäologen sind hartnäckig und daran gewöhnt, mit dem zu arbeiten, was sie haben. Archäobotaniker und Geoarchäologen wie Tim Denham, Professor an der Australian National University, setzten sich ans Mikroskop und untersuchten sonderbar geformte Stärkekörner oder charakteristische, mikroskopisch kleine Strukturen aus Siliziumverbindungen, Pyrolithen, die bestimmte Pflanzen in tropischen Böden hinterlassen. Die Arbeiten sind zwar schwierig und werden häufig durch Verunreinigungen mit moderneren Lebensmitteln gestört, die im Labor oder an den Ausgrabungsstätten verzehrt werden, aber bei ausreichender Sorgfalt liefern solche feinen Methoden umwälzende neue Erkenntnisse über die Lebensmittelproduktion unter schwierigeren Umweltbedingungen. Tim und seine Kollegen sind überzeugt, dass sie mit ihren Forschungsarbeiten in den tropischen Wäldern ein entscheidendes frühes Kernland des unabhängigen Anbaus und der Domestizierung von Pflanzen gefunden haben. Dieses Kernland stellt nicht nur die bisherigen Vorstellungen vom zeitlichen Ablauf der weltweiten Lebensmittelproduktion in Frage. Es liegt inmitten eines feuchten, warmen Sumpfes und zwingt uns, unsere eigenen Vorurteile und Annahmen über das Erscheinungsbild von Landwirtschaft zu hinterfragen. Tim meint dazu: In der Sumpfregion Cook im Wagi-Tal, im Hochland von Papua-Neuguinea, wurden in den 1970er und 1990er Jahren archäologische Ausgrabungen durchgeführt. Dort fanden wir den Beleg für eine der ersten Agrarlandschaften in den Tropen überhaupt. Die Archäologen konnten 200 Gräben nachweisen und offenlegen. Dabei entdeckten sie für die Zeit vor 10.000 bis 4.000 Jahren verschiedene Phasen, die belegen, wie Menschen die Landschaft mit immer größerem Aufwand so abwandelten, dass sie sich besser für den Anbau einiger Pflanzen eignete, die heute zu den Lieblingsprodukten aus den Tropen gehören. Taro, Bananen und sogar Zuckerrohr. Mit diesen Befunden wird der Sumpf von Cook zu einer der ersten ältesten archäologischen Stätten, an denen man eine landwirtschaftliche Betätigung des Homo sapiens nachweisen konnte. Und sie liegt nicht in gemäßigten oder trockenen Flusstälern oder Graslandschaften, sondern im feuchtwarmen tropischen Wald rund 1500 Meter über dem Meeresspiegel. Die Phase 1 von Cook wurde auf die Zeit vor rund 10.000 Jahren datiert. Berühmtheit erlangte sie durch den Archäologen Jack Golson, der dort eine Reihe von Entwässerungsgräben nachweisen konnte.